Kapitel 10. Ich erinnere mich nur schwer an den eigentlichen Anfang meines Daseins. Alle damaligen Ereignisse erscheinen mir undeutlich und verworren. Ich wurde von einer Vielfalt der Empfindungen ergriffen. Ich sah, fühlte, hörte und roch gleichzeitig. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich den Gebrauch der einzelnen Sinne richtig unterscheiden lernte. Ich erinnere mich, dass allmählich ein helleres Licht meine Nerven bedrückte, so dass ich gezwungen war, die Augen zu schließen. Dann wurde alles dunkel und von einer unerklärlichen Unruhe bewegt. Kaum hatte ich dies empfunden und, wie ich jetzt vermute, die Augen wieder aufgemacht, als das Licht von Neuem auf mich eindrang. Ich ging herum und stieg, so glaube ich, die Treppe hinab. Bald darauf entdeckte ich eine große Veränderung in meinen Eindrücken. Vorher wähnte ich mich von dunklen, undurchsichtigen Körpern, die undurchdringlich für das Auge und die Hand waren, umgeben. Nun fand ich heraus, dass ich nach Gefallen umherwandern und die Hindernisse übersteigen oder umgehen konnte. Das Licht wurde mir immer unangenehmer, und da die Hitze mich beim Gehen ermüdete, suchte ich nach einem schattigen Platz. Das war der Wald bei Ingolstadt. Und dort lag ich am Ufer eines Baches und ruhte von meiner Erschöpfung aus, bis ich von Hunger und Durst geplagt wurde. Danach wurde ich aus meinem schläfrigen Zustand aufgestört und aß einige Beeren, die ich an den Sträuchern oder auf dem Boden fand. Ich löschte meinen Durst an dem Bach und wurde dann, nachdem ich mich niedergelegt hatte, vom Schlaf übermannt. Es war dunkel, als ich aufwachte, mich fror, und fast instinktiv war ich durch das Alleinsein etwas verängstigt. Ehe ich dein Zimmer verließ, hatte ich mich durch ein Gefühl von Kälte getrieben, mit einigen Kleidern bedeckt, die aber nicht ausreichten, mich gegen die Nachtkälte zu schützen. Ich war elend, hilflos und unglücklich. Ich konnte nichts und verstand nichts, und da der Schmerz auf mich eindrang, setzte ich mich nieder und weinte. Nach einer Weile stieg ein sanftes Licht am Himmel auf, das wohltuend auf mich einwirkte. Ich sprang auf und sah ein strahlendes Wesen hinter den Bäumen aufsteigen. Mit Verwunderung starrte ich es an. Es bewegte sich langsam und beleuchtete meinen Pfad. Mich fror immer noch, als ich unter einem Baum einen großen, weiten Mantel fand, mit dem ich mich zudeckte. Ich vermochte noch nicht, meine Gedanken zu ordnen. Alles verwirrte mich sehr. Ich empfand Licht, Hunger, Durst und Finsternis. Unzählige Geräusche drängten auf meine Ohren ein. Von allen Seiten nahm ich die verschiedensten Düfte wahr. Der einzige Gegenstand, den ich deutlich unterscheiden konnte, war der klare Mond, auf den ich dann auch meine Augen voll Freude heftete. Tag und Nacht folgten verschiedene Male aufeinander, und das Nachtgestirn hatte schon beträchtlich abgenommen, als meine Sinneswahrnehmungen sich allmählich klarer heraushoben und einordneten. Deutlich waren mir der klare Bach, der mir zum Trunke diente, und die Bäume, die mir mit ihrem Laube Schatten spendeten. Ich war entzückt, als ich zuerst entdeckte, dass der schöne Wohllaut, der oft mein Ohr erfreut hatte, aus den Kehlen der kleinen beflügelten Tiere kam, welche ich so manches Mal mit Erstaunen betrachtet hatte. Nun fing ich auch an, die Dinge, die mich umgaben, exakter zu beobachten und die Grenzen des leuchtenden Daches zu ermessen, das sich über mir wölbte. Manchmal versuchte ich, den lieblichen Gesang der Vögel nachzuahmen, aber es gelang mir nicht. Manchmal wollte ich meine Empfindungen auf meine eigene Art ausdrücken, aber die rauen und hässlichen Laute, die ich von mir gab, erschreckten mich, und ich schwieg. Der Mond nahm ab, verschwand völlig vom Himmel, der neue Mond nahm zu, und noch immer verweilte ich im Walde. Meine Empfindungen hatte ich zu unterscheiden und zu deuten gelernt. Jeden Tag empfand mein Geist neue Anregungen. Meine Augen gewöhnten sich ans Licht und lernten die Gegenstände in ihrer richtigen Form wahrnehmen. Ich unterschied das Insekt vom Gras und nach und nach den einen Grashalm von anderen. Ich fand heraus, dass der Spatz nur harte Laute von sich gab, während die Amsel und die Drossel süß und lieblich sangen. Eines Tages, als ich unter der Kälte litt, fand ich ein Feuer, das von herumziehenden Bettlern zurückgelassen worden war. Die Wärme, die ich empfand, machte mich glücklich und zufrieden. In meiner Freude steckte ich die Hand in die glühende Asche, um meinen Wohltäter zu streicheln, zog sie aber geschwind und mit einem Schmerzensschrei wieder heraus. Das Feuer vermochte also, Wonne und Schmerz zu spenden. Wie sonderbar, dachte ich, dass die gleiche Ursache solch entgegengesetzte Wirkungen hervorrufen kann. Ich betrachtete das Feuer und stellte zu meiner Zufriedenheit fest, dass Holz hierbei verwendet wurde. Ich sammelte Zweige, sie waren feucht und wollten nicht brennen. Voller Verdruss setzte ich mich neben die neckischen Flammen und schaute nachdenklich ihrem Spiel zu. Das grüne Holz, welches sich nahe der Glut gelegt hatte, trocknete und fasste endlich Feuer. Ich überlegte, berührte die einzelnen Zweige, glaubte, die Ursache entdeckt zu haben und machte mich nunmehr daran, eine große Menge Holz zu sammeln, um es zu trocknen und genügend Vorrat zu besitzen. Als die Nacht hereinbrach und ich schläfrig wurde, befiel mich die Angst, mein Feuer könnte verlöschen. Ich bedeckte es sorgfältig mit trockenem Reisig und Blättern und deckte es mit grünen Zweigen zu. Dann breitete ich meinen Mantel aus, legte mich nieder und versank bald in tiefen Schlaf. Es war bereits Morgen, als ich erwachte. Meine erste Sorge galt dem Feuer. Ich legte die Glut frei. Ein leichter Wind fachte sie an. Bald spielten lodernd die Flammen. Daraufhin machte ich mir einen Fächer aus Zweigen zurecht, um die Asche, wenn sie dem Verlöschen nahe sein würde, wieder zum Glühen zu bringen. Als es wiederum Nacht wurde, stellte ich mit Vergnügen fest, dass das Feuer nebst der Wärme auch Licht spendete und dass es mir hinsichtlich meiner Nahrung ebenfalls von Nutzen sein konnte, denn ich entdeckte einige Überreste des von den Wanderern bereiteten Mahles und fand sie bedeutend schmackhafter als die Beeren, die ich von den Sträuchern gelesen hatte. Ich versuchte daher, mein Essen auf dieselbe Art zu bereiten, indem ich es in die Glut legte. Dabei kam ich zu der Feststellung, dass Beeren hierdurch ungenießbar, Nüsse und Wurzeln dagegen viel wohlschmeckender wurden. Meine Nahrung wurde jedoch knapp. Oft verbrachte ich den ganzen Tag auf der vergeblichen Suche nach ein paar Eicheln, um den wütendsten Hunger zu stillen. Ich beschloss, den Fleck, wo ich bis dahin gelebt hatte, zu verlassen und einen anderen aufzusuchen, wo meine wenigen Bedürfnisse leichter befriedigt werden würden. Bei meinem Lagerwechsel bedauerte ich es außerordentlich, das Feuer zurücklassen zu müssen, das ich durch Zufall erobert hatte, aber selbst nicht hervorzubringen wusste. Ich widmete der ernsthaften Erwägung dieser Schwierigkeit einige Stunden, war aber gezwungen, alle Versuche aufzugeben. Ich musste mich von dem Feuer trennen, das mir so lange ein Freund gewesen. Indem ich mich in meinen Mantel wickelte, zog ich durch den Wald der sinkenden Sonne entgegen. 3 Tage schweifte ich umher und gelangte dann schließlich ins Flachland. Die Nacht vorher war viel Schnee gefallen, die Felder lagen in eintönigem Weiß, sie boten ein trostloses Bild. Meine Füße wurden eiskalt durch die weichen, nassen Massen, die den Boden bedeckten. Es war etwa 7 Uhr morgens, ich sehnte mich nach Nahrung und Obdach. Ich entdeckte auf einer Anhöhe eine kleine Hütte, die zweifelsohne für einen Schäfer gebaut war. Sehr neugierig untersuchte ich ihre Bauweise. Die Tür war offen, ich ging hinein. Drinnen saß ein alter Mann, nahe an einem Feuer, über dem er sein Frühstück bereitete. Als er meine Schritte hörte, drehte er sich um, schrie laut auf und rannte davon über die Felder, mit einer Geschwindigkeit, die man seinem schwachen Körper kaum zugetraut hätte. Sein Aussehen, das grundverschieden war von allem, was ich bisher gesehen, sowie seine Flucht, riefen meine Überraschung hervor. Ich war begeistert über die Hütte. Da konnten Regen und Schnee nicht eindringen. Der Boden war trocken. Das Feuer prasselte. Sie stellte damals für mich ein wahres Paradies dar. Voll Gier verzehrte ich die Reste von des Schäfers Frühstück, das aus Brot, Käse, Milch und Wein bestand. Von Erschöpfung übermannt, legte ich mich ins Stroh und schlief ein. Ich erwachte, als es Mittag war, und beschloss, verlockt von der warmen Sonne, die fröhlich auf die weißen Gefilde schien, meine Wanderreise fortzusetzen. Nachdem ich die Überreste von dem Frühstück in einem dort gefundenen Ränzel verstaut hatte, wanderte ich mehrere Stunden lang durch die Felder, bis ich bei Sonnenuntergang in einem Dorf anlangte. Wie wunderbar erschien mir alles. Die Hütten, die netten Bauernhäuschen und stattlichen Bauten erregten abwechselnd meine Bewunderung. Milch und Käse, die ich in den Fenstern von einigen der Gehöfte entdeckte, sowie das Gemüse in den Gärten erregten meinen Appetit. In eines der besten Häuser trat ich ein, aber kaum hatte ich meinen Fuß über die Schwelle gesetzt, fingen die Kinder an zu schreien. Eine der Frauen fiel in Ohnmacht. Das ganze Dorf stand Kopf. Mehrere Bauern rannten weg, andere rotteten sich zusammen, griffen mich an, warfen mich mit Steinen, bis ich übel zugerichtet aufs freie Feld gelangte und mich ängstlich in einem niedrigen und ärmlichen Schuppen verkroch, der nach den Palästen, welche ich im Dorf gesehen hatte, einen jämmerlichen Eindruck machte. Dieser Schuppen war jedoch mit einem sauberen und hübschen Häuschen verbunden, aber nach meinen letzten, teuer erkauften Erfahrungen wagte ich nicht hineinzugehen. Mein Zufluchtsort war aus Holz gebaut, aber so niedrig von Gebälk, dass ich kaum aufrecht darin sitzen konnte. Die Erde, die den Boden bedeckte, war nicht mit Holz belegt, aber dennoch trocken, und obwohl der Wind durch zahllose Risse der Wände freies Spiel hatte, empfand ich den Schuppen doch als angenehmes Obdach gegen Regen und Schnee. Dorthin zog ich mich also zurück und legte mich schlafen, zufrieden, eine wenn auch elende Zuflucht vor der rauen Jahreszeit sowie vor der Barbarei und Grausamkeit der Menschen gefunden zu haben. Sobald der Morgen dämmerte, kroch ich aus meinem Loch heraus, um festzustellen, ob ich in der Behausung, die ich gefunden hatte, weiter bleiben konnte. Sie lag an der Rückseite der Bauernhütte und ging an den freien Seiten auf einen Schweinestall und einen kleinen, klaren Teich aus. Die eine Seite war offen, wo ich hindurchgekrochen war. Aber nun verdeckte ich jede Spalte, durch die ich hätte beobachtet werden können, mit Steinen und Holz. Doch so, dass ich sie wegschieben konnte, wenn ich hinaus wollte. Das ganze Licht, das ich hatte, kam durch den Schweinestall. Es reichte für mich aus. Nachdem ich meine Wohnstätte eingerichtet und sie mit sauberem Stroh ausgelegt hatte, verbarg ich mich wieder. Denn in einiger Entfernung hatte ich die Gestalt eines Mannes entdeckt, und ich erinnerte mich noch zu gut an die Behandlung der vorigen Nacht, um mich von ihm erblicken zu lassen. Zuerst hatte ich jedoch meine Nahrung für jenen Tag bereitgestellt, einen entwendeten Laib Brot. Ich fand auch eine Tasse, woraus ich viel bequemer als aus meiner Hand von dem klaren Wasser, das an meinem Zufluchtsort vorbeifloss, trinken konnte. Durch die Nähe zum Kamin des Bauernhauses war es im Schuppen leidlich warm. So versorgt beschloss ich, dort zu bleiben, solange es mir möglich war. Im Vergleich zu meinem früheren Aufenthalt, dem rauen Walde mit seinen vor Nässe triefenden Zweigen und seiner feuchten Erde, war er wirklich ein Paradies. Ich aß mein Frühstück mit Vergnügen und wollte gerade eine Planke beiseite schieben, um mir etwas Wasser zu holen, als ich einen Schritt hörte. Durch eine schmale Ritze blickend sah ich ein junges Mädchen mit einem Eimer auf dem Kopf an meinem Schuppen vorbeigehen, das jung und anmutig war, ungleich der Art, die ich inzwischen bei Bauern und ihren Knechten und Mägden gefunden habe. Sie war ärmlich gekleidet, ihr ganzes Gewand bestand aus einem rauen, blauen Unterrock und einer leinenen Jacke. Ihr flachsblondes Haar trug sie ums Haupt geflochten und ohne irgendwelchen Schmuck. Sie sah geduldig, aber traurig aus. Ich verlor sie aus dem Auge. In etwa einer Viertelstunde kam sie wieder und trug diesmal einen halb mit Milch gefüllten Eimer. Als sie, augenscheinlich von der Bürde belästigt, daherkam, trat ein junger Mann auf sie zu, dessen Ausdruck von noch größerer Verzagtheit sprach. Er äußerte mit trauriger Miene einige Laute, nahm ihr den Eimer aus der Hand und trug ihn selbst zum Gehöft. Sie folgte ihm. Beide verschwanden. Bald darauf sah ich den jungen Mann mit einigen Geräten in der Hand über das rückwärtige Feld gehen. Das Mädchen beschäftigte sich teils im Hause, teils auf dem Hof. Bei der Überprüfung meiner kleinen Wohnung fand ich heraus, dass eines der Fenster des Hauses früher auf meinen Schuppen gegangen war, aber nun war der Rahmen mit Holz vernagelt. In einem der Bretter war ein schmaler, kaum bemerkbarer Spalt, durch den mein Blick gerade dringen konnte. Ich nahm dadurch einen Raum wahr, klein, weiß gekalkt und sauber, aber sehr ärmlich ausgestattet. In der einen Ecke saß an einem Feuer ein alter Mann, der voll Verzweiflung den Kopf in die Hände stützte. Das junge Mädchen war dabei, die Hütte in Ordnung zu bringen. Später nahm sie etwas aus einer Schublade, womit sie die Hände beschäftigte, und setzte sich neben den alten Mann, der ein Instrument aufnahm und anfing zu spielen. Er erzeugte Laute, die süßer waren als die Stimme der Drossel oder der Nachtigall. Die beiden Menschen boten mir Ausgestoßenen einen lieblichen Anblick, wie ich ihn nie zuvor gesehen. Das silbrige Haar und der geistreiche Ausdruck des alten Häuslers flößten mir Ehrfurcht ein, während die Sanftheit des Mädchens meine Liebe gewann. Er spielte ein süßes, wehmütiges Lied, und ich sah, wie es ein paar Tränen aus den Augen seiner liebenswürdigen Gefährtin entlockte. Der alte Mann schien dies nicht zu bemerken, bis sie hörbar schluchzte. Alsdann sprach er einige Worte. Das liebe Mädchen verließ ihre Arbeit und kniete zu den Füßen des Greises nieder. Er half ihr aufstehen und lächelte ihr so gütig und liebevoll zu, dass mich sonderbare, überwältigende Gefühle überkamen. Halb schmerzlich, halb Freude, so wie ich sie nie vorher weder durch Hunger oder Kälte, Wärme oder Sättigung erfahren hatte. Ich trat vom Fenster zurück, außerstande meine Gemütsbewegung zu bändigen. Bald darauf kam der junge Mann mit einer Ladung Holz auf den Schultern wieder. Das Mädchen traf ihn an der Tür und half ihm seine Bürde absetzen. Dann nahm sie etwas Holz in die Hütte hinein und legte es aufs Feuer. Sodann gingen sie einzeln in einen Winkel der Hütte, und er zeigte ihr ein großes Brot und ein Stück Käse, das er aus einem Beutel geholt hatte, den er mit sich trug. Sie schien erfreut darüber und holte aus dem Garten einige Wurzeln und Pflanzen, die sie in Wasser tat und dann aufs Feuer setzte. Sie nahm ihre Arbeit wieder auf, während der junge Mann in den Garten ging und sich sehr eifrig mit Graben und Herausziehen von Wurzeln beschäftigte. Nachdem er eine Stunde so zugebracht hatte, kam die junge Frau hinzu, er legte sein Gerät aus der Hand und sie betraten gemeinsam die Hütte. Währenddessen war der alte Mann nachdenklich geblieben. Als seine Gefährten erschienen, nahm er einen heiteren Ausdruck an. Sie setzten sich zum gemeinsamen Essen. Das Mahl war schnell beendet. Das junge Mädchen räumte auf den Arm des Jüngeren gestützt, wandelte der alte Mann vor der Hütte ein paar Augenblicke in der Sonne. Nichts konnte an Schönheit den Kontrast zwischen den beiden Männern übertreffen. Der eine war alt, mit silbrigem, wallenden Haar. Milde und Güte sprachen aus seinen Zügen. Der Jüngere war von leichterer, anmutiger Gestalt. Seine Züge waren harmonisch und männlich. Das Auge drückte jedoch die äußerste Trauer und Hoffnungslosigkeit aus. Der alte Mann ging wieder ins Haus. Der Jüngere kehrte auf die Felder zurück. Die Nacht brach schnell herein. Zu meinem größten Erstaunen bemerkte ich jedoch, dass die Bewohner imstande waren, mittels Wachskerzen weiter Licht hervorzurufen, so dass der Sonnenuntergang der Freude, die ich an der Beobachtung meiner Menschennachbarn hatte, kein Ende setzte. Am Abend waren das junge Mädchen und ihr Gefährte mit verschiedenen Verrichtungen beschäftigt, die ich nicht begriff. Und der alte Mann nahm das Instrument wieder, das solche herrlichen Töne hervorbrachte, wie sie mich am Morgen entzückt hatten. Kaum war sein Spiel beendet, als der junge Mann anfing, nicht zu spielen, sondern monotone Laute zu äußern, die weder der Harmonie des Instrumentes noch dem Gesang der Vögel glichen. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass er vorlas. Aber damals verstand ich noch nichts von der Kunst des Lesens und des Schreibens. Nachdem die Familie sich so eine Weile beschäftigt hatte, löschten sie das Licht und zogen sich, wie ich vermutete, zur Ruhe zurück.